Knaben gingen durch das Korn. Nicht schon wieder. Der eine bloß das Klappenhorn. Nein! Doch, er konnte zwar nicht gut blasen, doch bloß erst einigermaßen. Freut euch des Lebens. Ja, wahrlich, freut euch und abermals freut euch. Denn siehe, Großmutter wird mit der Sense rasieren. Uli! Sam hatte sich einen Virus eingefangen. Den berüchtigten Klapphorn-Virus. Heißt der Teufel, wo er sich rumgetrieben hatte. Sam ist mein Computer. Klein, aber laut. Eine Nervensäge schon ohne Virus. Und mit Virus gar nicht mehr auszuhalten. Und ferner steht geschrieben im Buche des Klapphorns, zwei Knaben suchten emsiglich am Baum nach einem Appel. Sie fanden keinen Appel nicht. Der Baum, das war eine Pappel. Hallo. Was sagten Sie? Ich sagte hallo. Ah, Herr Jonas? Nicht ausgeschlossen. Der Detektiv? Könnte sein. Und wer oder was sind Sie? Vielleicht eine Klientin. Falls Sie mich heute noch aufsuchen, Hotel Tivoli, Babylon Ost, Löwengrube 28, Zimmer 42. Heute noch? Wissen Sie, wie spät es ist? Selbstverständlich weiß ich, wie spät es ist. 22.27 Uhr. Sie sollten sich beeilen, Herr Jonas. Kein Name. Hotel Tivoli, Sammy, Phonnummer. Sam. Bitte sehr, bitte gleich der Herr, Phonnummer, Hotel Tivoli. Piep. 772. Ah, zwei Knaben reisten an den Nil. Ich schalte dich ab, Sam. Den anderen fraß ein Krokodil. Schluss, Sam. Ende, Punkt. Punkt, Komma, Strich. Strich drunter aus. Kein Klapphorn, kein Knabe. Zwei Knaben ist hier. So steht's geschrieben. Sendeschluss, Sam. Phonnummer Tivoli. Dalli. 7, 7, 2, 5, 8, 3, 9, 9, 9. In Zimmer 42 wohnte keine Dame. In Zimmer 42 wohnte ein einzelner Herr. Babic mit Namen. Boris Babic. Seltsam. Verdächtig. Ganz und gar nicht astrein. Trotzdem machte Jonas sich auf die Socken. Alles war besser, als im Büro zu hocken und Sams Klapphornfersen zu lauschen. Die Löwengrube war eine kleine, schäbige Straße. In einem kleinen, schäbigen Viertel. Hotel Tivoli war nicht klein, dafür umso schäbiger. Ich sah es mir an, von der gegenüberliegenden Straßenseite. Ich war allein, dachte ich. Das Ende der Welt ist nahe. Sie sagen mir nichts Neues. Bereuet und tut Buße. Bei Gelegenheit. Gehen Sie weiter, Freund. Das Ende der Welt ist nahe. Haben Sie schon mal gesagt. Außerdem steht es auf dem Plakat, das Sie um den Hals hängen haben. Dem Untergang geweiht ist unser Raumschiff Erde. Kein Wunder, der Captain ist besoffen. Schon verlassen die Ratten das sinkende Schiff. Sehen Sie? Dort drüben. Das helle Fenster im vierten Stock. Hotel Tivoli, Zimmer 42. Da steigt einer aufs Fensterbrett. Der will springen. Halt! Tot. Nichts mehr zu machen. In der Ferne heulten Sirenen. Ich sah mich um. Der Plakatmensch war verschwunden. Gute Idee, Jonas verschwand auch. Es war spät und ich hatte keine Lust, mich stundenlang als Zeuge ausquetschen zu lassen. Am nächsten Morgen wollte ich mir Gedanken machen. Über die anonyme Anruferin, über das Ende der Welt und über den Selbstmörder in Zimmer 42. Aber ich hatte keine Zeit, weil jemand zu mir kam. Eine Frau, an die 40, dunkel, wohlgefällig anzuschauen. Sie ist Lisa Koslowski, sagte sie. Ihre Stimme kam mir bekannt vor. Hatte sie mich gestern Abend angerufen? Das spielt keine Rolle, Herr Jonas. Ach, und was spielt eine Rolle, Frau Koslowski? Mein Onkel, Herr Jonas. Sieh mal an, der liebe Onkel. Und die übrige Verwandtschaft, alles wohlauf? Ihr Ton? Gefällt Ihnen nicht, ich weiß. Nachdem wir das geklärt haben, sollten wir zur Sache kommen. Warum sind Sie hier, Frau Koslowski? Weil ich einen Privatdetektiv brauche, natürlich. Aber inzwischen bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich an der richtigen Adresse bin. Sie war. Richtiger ging's gar nicht. Ich bin Privatdetektiv. Der Letzte. Und darum auch der Einzige. In Babylon, der großen Stadt. Mitten in den Vereinigten Staaten von Europa. Jonas ist mein Name. Nur Jonas. Nicht Philip Marlowe. Nicht Sam Spade. Nicht Nestor Burma. Ein großer Held bin ich nicht. Ich bin ein Nachfolger. Nehmen Sie mich, wie ich bin. Dann tue ich für Sie, was ich kann. Ich kann es nicht glauben. Onkel Baris hätte so etwas nie gemacht. Was? Selbstmord. Ich verstehe das nicht. Ich verstand es auch nicht. Diese Unterhaltung hatte ich schon mal geführt. Wort für Wort. Vor 4 Jahren. Mit Judith Delgado. Aber an Judith wollte ich jetzt nicht denken. Judith war tot. Am 19. Juli 2012 hatte man sie erschossen. Vor genau 9 Monaten. Onkel Baris ist aus dem Fenster gesprungen, sagt die Polizei. Gestern Abend. Kurz vor Mitternacht. Zimmer 42, Hotel Tivoli, Löwengrube 28. Korrekt, Herr Jonas. Sie haben mich gestern angerufen, Frau Koslowski. Das ist nicht Ihr Problem, Herr Jonas. Ihr Problem ist, was steckt hinter dem angeblichen Selbstmord? Wie ist Onkel Baris wirklich umgekommen? Das sollten Sie herausfinden, Herr Jonas. Das ist Ihr Auftrag. 120 Euro pro Tag und Spesen. Einverstanden. Name? Babic. Baris Babic. 60 Jahre alleinstehend. Volksrentner. Wo denken Sie hin, Herr Jonas? Onkel Baris ist... war eine Persönlichkeit von Gewicht. Der leitende Direktor von Sanssouci. Sanssouci. Sorgenfrei. Von wegen Entsorgung. So heißt die Müllkippe von Babylon. Draußen, vor den Toren. Mehr als eine Müllkippe, eine Mülllandschaft. Müllberge, Müllebenen, Müllschluchten. Von Horizont zu Horizont. Viele Quadratkilometer. Vollautomatisch gewartet. Von riesigen Müllmaschinen. Schaufeln und Bagger auf Ketten. Und da hat er auch gewohnt, Onkel Baris. In Sanssouci, im Verwaltungstrakt. Gleich neben seinem Büro. Nicht im Hotel Tivoli. Im Hotel hat er sich erst gestern eingemietet. Ganz plötzlich, ohne Gepäck. Aus welchem Grund? Das weiß ich nicht. Vielleicht sollte ich da ansetzen. Im Tivoli könnten Sie sich später umsehen, Herr Jonas. Zuerst fahren Sie raus nach Sanssouci, gleich, so schnell wie möglich. Mieten Sie sich ein E-Mobil. Das kostet was, Frau Koslowski. Auf Spesen natürlich. Brauchen Sie einen Vorschuss? Den braucht Jonas immer. Außerdem braucht er Rat. Dringend. Im Fall Babic stimmte hinten und vorne nichts. Gab es überhaupt einen Baris Babic? Als Lisa Koslowski gegangen war, ließ ich Sam nachsehen. Boris Klapphorn. Piep. Geboren 13.03.1953. Verstorben, Klammer auf. Suizid, Klapphorn zu. Oh. 22.04.2013. Klapphorn-Nummer 1735. Falls du Bürgernummer meinst, Sammy, die brauchen wir nicht. Funktion. Leitender Direktor der staatlich-babylonischen Klapphorn-Deponie, Sanssouci. Wenn du noch einmal Klapphorn sagst, Sam, nur noch ein einziges Mal, dann fliegst du aus dem Fenster. Aus dem 16. Stock, du Sadist? Da könnte ein Klapphorn leicht Schaden nehmen. Ich geb's auf. Hatte eine Nichte namens Koslowski. Der Boris Klapphorn? Babic heißt er. Babic. Hat er oder hat er nicht? Hat er nicht, euer Unbeherrschlichkeit. Weder Koslowski noch überhaupt eine Nichte. Zwei Nichten gingen durch das Korn. Die eine hinten, die andere fort. Aha. Sam aus dem Fenster zu werfen, brachte ich nicht übers Herz. Ich stellte ihn ab, dann steckte ich ihn ein und ging. Eine Stunde später saß ich im E-Mobil, unterwegs nach Sanssouci, durch die Wildnis, immer geradeaus, auf den hohen Verteilerturm zu, der mitten in der Deponie steht und auch die höchsten Müllberge weit überragt. Kurz vor 3 war ich da, nach Dienstschluss. Das Verwaltungsgebäude war so gut wie leer. Aber als ich die Tür zum Büro des Direktors aufmachte... Nur herein, Jonas, wir warten schon auf Sie. Oberst Frank. In Lebensgröße. Machen Sie den Mund zu, Jonas, die Tür auch. Und nehmen Sie bitte die Hände hoch. Durchsuchen, Rosenkranz. Zu Befehl, Oberst. Oberst Frank, Chef des babylonischen Geheimdienstes, GD. Früher Terrorpolizei. Ein unangenehmer Zeitgenosse. Zweimal hatte Jonas bisher mit ihm zu tun gehabt. Fall Todestour und Fall Inselklau. Auf ein neues, Jonas, in alter Freundschaft. Klasse. Jonas steigt aus. Das können wir nicht zulassen, was, meine Herren? Halten Sie ihn fest. Zu Befehl, Herr Oberst. Was wollen Sie von mir? Wir haben einen Hinweis bekommen. Einen anonymen Hinweis, dass Sie hier aufkreuzen würden. Aber das war uns sowieso klar. Immerhin stecken Sie drin bis über die Halskrause. Wo stecke ich drin? Aber Jonas, im Fall der sogenannten Selbstmorde natürlich. Wieso so genannt und wieso Selbstmorde? Ich kenne bloß einen. Babisch, meinen Sie? Da sollten Sie sich wohl auskennen, Jonas. Schließlich haben Sie den Mann um die Ecke gebracht. Was, ich? Sie waren da, Jonas, Hotel Tivoli, gestern Nacht. Sie sind gut informiert, Frank. Das ist unser Job, Jonas. Jetzt müssen wir nur noch feststellen, für wen Sie arbeiten. Obwohl wir das eigentlich auch schon wissen. Würden Sie es mir verraten? Spielen Sie nur den Idioten, Jonas. Sie machen das nicht schlecht. Naturtalent, Frank. Aber das hilft Ihnen nicht raus. Ich weiß, dass Sie für die Drittwelt arbeiten, für afrikanische und asiatische Terrorgruppen. Sie erinnern sich doch noch an die kusbekische Befreiungsfront. Ich weiß, dass die hinter allem steckt, was bei uns passiert, auch hinter den Selbstmorden. Und das heißt hinter Ihnen, Jonas. Sie spinnen, Frank. Sie sind nicht dicht. Paranoid, Berufskrankheit nehme ich an. Wir werden uns in Babylon weiter unterhalten. In der Zentrale. Da haben wir Experten, die jeden zum Reden bringen. Auch Sie, Jonas. Kommen Sie. Rosenkranz, Güldenstern, Sie behalten den Mann im Auge. Zum Befehl, Oberst. Jonas kam mit. Ruhig. In sein Schicksal ergeben. So sah es aus. Aber vor dem Haus riss ich mich los, rannte um die Ecke, nach hinten, wo mein E-Mobil stand. Start, los. Nicht zur Straße nach Babylon, weil Frank das erwartete. In die andere Richtung, zur Deponie, in den Müll. Das heißt, bis zum Rand. Da ließ ich den Wagen stehen. Weiter ging's nur zu Fuß, über Müllberg und Mülltal. Eine aufreibende Kletterei. Ganz abgesehen vom Geruch. Aber es gab Schlimmeres. Franks Experten zum Beispiel. Also weiter. Immer tiefer in den Müll, wo ich sicher war. Dachte ich. Ich dachte falsch, wie so oft. Ein Geräusch hinter mir. Ich drehte mich um. Und fühlte mich auf einmal sehr klein. Eine Müllmaschine! Sie haben mir einen von diesen Superbagger nachgeschickt! Hat er mich? Oder macht er Matsch aus, Jonas? Sammy, ich brauch dich. Ja, ja. Abgestellt, angestellt, Hü und Hopp, ne? Erst beschimpfen und dann bitte, bitte, ja, das kennen wir. So ist das Leben, eure dialektische Weltweisheit. Ein ewiges Auf und Ab. Wie spricht das Klapphorn? Ich lass dich hier, Sammy. Ich schmeiß dich auf den Müll. Oh, nicht doch, Freund. Es spricht vergeben und vergessen. Das Tier. Was steht zu dir? Tu was, Sammy. Steig ins Kontrollsystem der Deponie. Halt ihn an, den Leviathan. Kennst du das Codewort? Das Sesam öffnet dich des Sanssouci-Systems, wo du mein Alibaba aber gewiss doch. Es lautet Klapphorn. So, das reicht. Du hast es so gewollt. Plötzlich sackte der Bagger weg. In ein Loch. Eine durch Müll verdeckte Fallgrube. Und da kam er nicht mehr raus. Draußen im Müll Bewegung. Menschen tauchten auf. Graue Gestalten in Lumpen. Vom Rand der Grube hackten sie auf die gefangene Maschine ein. Mit Stangen und Steinen. Wie Neandertaler auf der Mammutjagd. Das mussten Trolle sein. Ich hatte davon gehört. Trolle lebten mitten im Müll. Von dem, was sich bot. Auch von Menschen, wenn sie welche kriegten, sagte man. Jonas blieb in Deckung, vorsichtshalber, bis sie den Bagger kurz und klein geschlagen hatten und mit den Stücken abgezogen waren. Dann zog auch Jonas ab. Es wurde dunkel. Hallo! Augenblick mal, Chef, Sie haben was vergessen. Nicht, dass ich wüsste. Doch, hier! Ein armes, kleines, herzallerliebstes Kästlein. Sam heißt es. Ein Computer ist es. Das Klapphorn, meinst du? Das bleibt hier, auf dem Müll. Nein, nein, nein. Ich habe keine Verwendung dafür. Oh, bitte, Meister. Kein Klapphorn mehr, ja? Sam ist genesen. Der plötzliche Schock, Herr Kollege, wissen Sie? Du kannst mir viel erzählen. Ehrenwort, euer Gestrin. Ganz, ganz großes Ehrenwort. Hm? Mit Knubbel, Herr Graf. Hm. Oh, Majestät, Heiligkeit. Erhabener Woiwode. Sahi, Gospodar, bitte Sammy aufheben. Sammy einstecken, Sammy will in die warme Tasche, denn hier draußen ist es ganz fürchterlich. In dieser Nacht wurde geschlichen. Erst durch den Müll, dann durch die Wildnis. Am frühen Morgen war Jonas wieder in Babylon. Mit Sam natürlich. Unbeschadet. Müde. Guter Dinge. Vor allem, wenn ich an Oberst Frank dachte. Der stocherte sicher noch im Müll rum. Aber als ich die Tür zum Büro-Apartment aufstieß, verging mir die gute Laune. Schlagartig. Ich hatte Besuch gehabt. Barbaren, Gotenskythen, Hunnen, Vandalen. Alles durchgewühlt. Oh. Alles auf den Kopf gestellt. Mhm. Ach, der Büro-Whisky haben sie ausgetrunken. Eine letzte Flasche Old Forester. Sie Ruhe in Frieden. Mein tief empfundenes Beinkleid, den durstgeplagten Hinterbliebenen aus ganzem Herzen. Hast kein Sammy, trotzdem danke. Bitte. Deinem Speicher ist zum Glück nichts passiert. Was? Ja, sie haben es versucht, aber sie konnten ihn nicht knacken. Sam 1 ist eine Festung. Nichts passiert? Und diese tiefe Wunde, du gefühllose Tomate? Oh, das ist bloß ein Kratzer, Sammy. Naja. Da schmieren wir bei Gelegenheit ein bisschen Lack drauf. So, fahr mal das Bett aus. Jonas ist müde. Aufgeräumt wird später. Mhm. Geschlafen auch. Der Sammy stößt ins Klappenhorn. Geht das jetzt schon wieder los? Mein Jonas hat hier nichts verloren. Er eile flott von dannen, sonst schnappen ihn die Mannen. Er eile fix von hinnen, sonst kriegen ihn die Finnen. Finnen? Was für Finnen? Na ja, Rinnen, Zinnen, Spinnen, ne? Das ist nur des Reimes wegen, ne? Was? Ja, und wie meinst du in schlichter Prosa, Sam? Uns meint er, Jonas. Wissen Sie, wir hatten keine Lust, stundenlang im Müll zu buddeln. Stattdessen haben wir es uns bei Ihnen bequem gemacht. Wir haben Ihr Büro ein bisschen umdekoriert. Und wir haben gewartet. Für alle Fälle. Und Sie haben es tatsächlich geschafft, Jonas. Trotz Müllmenschen und Müllmaschinen. Respekt, Jonas. Guter Mann. Ihr Whisky ist übrigens auch nicht schlecht. Rosenkranz? Herr Oberst? Verpassen Sie ihm was mit Ihrem Neurofreezer, damit er uns nicht nochmal auskneift. Befehl, Herr Oberst. Sie hatten nicht nur Neurofreezer, sie hatten auch weiße Mäntel und eine Bahre. Auf die legten sie Jonas. Kein Problem, ich war hilflos, steif wie ein Brett. Sie schleppten mich raus, auf die Straße. Da parkte eine Ambulanz. Aber sie kamen nicht mehr dazu, mich einzuladen. Plötzlich war eine große schwarze E-Limousine da. Aufschrift: Bestattungsinstitut Moroni. Ein Leichenwagen. Ein paar Typen in Schwarz sprangen raus, fingen sofort an zu schießen. Mit Laserstrahlern. Frank und Co. hatten keine Chance. Die Schwarzen ließen sie liegen. Jonas glaubten sie auf und stopften ihn in den Leichenwagen. Während sie mich in einen Sarg buxierten, sah ich durch die offene Klappe einen Mann am Straßenrand. Einen Mann mit einem Plakat, auf dem stand: Das Ende der Welt ist nahe. Ich war ganz seiner Meinung. Der Wagen hielt. Der Sarg wurde rausgehoben. Ein Stück getragen. Abgesetzt. Geöffnet. Und geleert. Der Neurofreezer-Effekt ließ allmählich nach. Ich konnte den Kopf drehen. Ich sah mich um. Ein hoher Raum, feierlich. Schwarz ausgeschlagen. Kirchengestühl. Eine automatische Orgel, die vor sich hindudelte. Es roch irgendwie fromm. Nach Weihwasser und Weihrauch. Eine Tür ging auf. Eine Frau trat ein. Lisa Koslowski. So hatte sie sich gestern genannt. Bleiben wir dabei, Jonas. Das ist einfacher. Was ist dein Name? Wo bin ich? Die konventionelle Frage, wie nett. Sie befinden sich im Bestattungsinstitut Moroni, in der babylonischen Zentrale des GGD, des geheimen Geheimdienstes. Was habe ich mit dem GGD zu tun? Der GGD hat sich ihrer bedient, Jonas. Sie benutzt als Lockvogel gewissermaßen. Heißen Dank. Wir haben zu danken, Jonas. Durch Sie sind wir ein ganzes Stück weitergekommen. Sehen Sie, seit Monaten macht uns ein Problem zu schaffen. Eine Reihe hoher babylonischer Funktionsträger begeht Selbstmord. So scheint es jedenfalls. Zuerst Samson vom Amt für Luftüberwachung und Luftreinhaltung. Dann Marschall Medina, der Kommandeur unserer Grenzschutztruppe. Dr. Klaas, Direktor des Rechnungshofs. Und jetzt Babitsch von der Deponie. Eine richtige Epidemie. Es ist uns natürlich klar, dass es sich in Wirklichkeit um Morde handelt. Und dass der GD dahinter steckt. Frank und seine Leute. Der babylonische Geheimdienst bringt babylonische Würdenträger um. Völlig klar, wie Kloßbrühe. Der GD ist natürlich unterwandert. Von der Drittwelt. Unsinn. Vom CIA. Von den Amerikanern. Von unseren Verbündeten. Was heißt das schon? Die USA wollen Europa klein halten, verunsichern, destabilisieren. Und welche Rolle spielt Jonas in diesem Szenario? Wir haben alle möglichen Selbstmordkandidaten beobachtet. Als wir den Eindruck hatten, Babitsch sei der Nächste, haben wir Sie ins Spiel gebracht, Jonas. Als unbekannte Größe. Um den GD aufzustören, aus dem Rhythmus zu bringen. Mit durchschlagendem Erfolg. Das können Sie nicht bestreiten. Mir schwirrte der Kopf. Das lag nicht am Neurofreezer. Babitsch war nicht ermordet worden. Er war aus dem Fenster gesprungen. Allein, aus eigenem Antrieb. Das hatte ich gesehen. Und ich kannte noch einen Selbstmörder aus der Liste. Dr. Klaas, Stammgast im Casablanca. Ich hatte beobachtet, wie er immer verschlossener, immer verstörter wurde, bis er sich erschoss. Zu viel Schlamperei und Korruption in Babylon. Zu viel Stress für den obersten Rechnungsprüfer. Das stand im Abschiedsbrief, den er dem Casablanca hinterließ. Und beim Rest war es sicher ähnlich. Alle hatten Jobs mit maximaler Verantwortung. Und minimalen Erfolgserlebnissen. Die Selbstmorde waren echt. Das sagte ich Lisa Koslowski. Aber auf dem Ohr war sie taub. Sie haben keine Ahnung, Jonas. Sie sind naiv. Lieber naiv als paranoid. Oder Sie sind ein Provokateur. Sie stecken mit dem GD unter einer Decke. Sie sind ein CIA-Agent. Klar. Deshalb hat Frank mich durch den Müll gescheucht und mich mit dem Neurofreezer kaltgestellt. Alles Theater, Jonas. Ablenkungsmanöver. Fast wäre ich drauf reingefallen. Sie sind durchschaut, Jonas. Packen Sie aus. Herzlich gerne, wenn ich nur wüsste, was. Auch der GGD hat Neurofreezer, Jonas. Wenn Sie störrisch bleiben, stecken wir Sie wieder in den Sarg. Wir richten Ihnen eine ergreifende Trauerfeier aus. Und dann ab ins Krematorium. Das oder Sie reden. Ich gebe Ihnen Bedenkzeit. Eine halbe Stunde. Schafft ihn nach nebenan. Nebenan war ein langer, schmaler Raum. Ohne Fenster. Eine Birne baumelte von der Decke und warf trübes Licht auf 6 Särge. Alle belegt. Ein Ambiente wie Weiland im Unternehmen immer und ewig. Erinnert sich mein Herr und Meister? Fall Requiem. Ich weiß, Sammy, wann war das? 2009. Interessant. Fall Requiem, meinen Herr Oberarchivar? Ich meine nicht Requiem, ich meine den Toten hier im Sarg, gleich neben der Tür. Sieht ein bisschen aus wie Jonas. Lass gucken, Kumpel. Männlich, groß, kräftig gereift, bildschön. Naja, von letzterem abgesehen, das präzise Ebenbild eines nicht unbekannten babylonischen Privatdetektivs. Das eröffnet uns gewisse Perspektiven, Sammy. Rollentausch und Kleiderwechsel? Beziehungsweise, Kleidertausch und Rollenwechsel? Genau das, Sammy. Oh, ist das ein schwerer Fall. Der Doppelgänger. Armer Jorik. Und wie der Mensch angezogen ist, Igitt. Ein Frack anno 1950 oder noch früher. Pfui, Spinne und Spargel, sowas willst du deinem edlen Körper zumuten? Ich wollte nicht. Ich musste. Das war die einzige Möglichkeit, heil aus diesem Irrenhaus rauszukommen. Ich zog dem Toten meine Sachen an und setzte ihn ganz hinten in die Ecke. Jonas stieg in den Frack und dann in den Sarg. Zog den Deckel zu, bis auf einen Spalt. Und wartete. Bedenkzeit ist um. Raus mit Ihnen, Jonas. Los doch, lassen Sie die Chefin nicht warten. Seien Sie vernünftig. Machen Sie keine Zicken. Okay, dann muss ich Sie eben holen. Sturer Bock. Er stapfte nach hinten. Jonas machte den Sargdeckel auf. Ganz leise. Und stieg aus. Noch leiser. Schlich zur Tür. Unhörbar. Machte sie von außen zu. Drehte den Schlüssel um. Schlich weiter. Durch einen Gang. Und dann war ich draußen. So einfach ging das. Aber es blieb nicht so einfach. In meinem Frack war ich so unauffällig wie Schimanski in der Damensauna. Jonas musste in Deckung. Und Jonas wusste auch wo. An der nächsten Ecke war ein öffentliches Klo. Ich sauste die Treppe runter, durch die Tür mit der Aufschrift Herren. Sicherheit. Für etwa 5 Sekunden. Bis die Tür der hintersten Zelle aufging. Und ein alter Bekannter rauskam. Das Ende der Welt. Mit Plakat. Und mit schussbereitem Laserstrahler. Sehr aufmerksam von Ihnen, Jonas. Sie kommen freiwillig. Wir brauchen kein Greifkommando auszuschicken. Heben Sie freundlicherweise die Hände. Ja, so, danke. Von der Bestattung zum Bedürfnis. Ein sozialer Abstieg, könnte man meinen. In Wahrheit ist es genau das Gegenteil. Treten Sie näher, Jonas. Durch diese Tür, wenn ich bitten darf. Hinter ihr befindet sich keine Toilettenzelle, wie Sie und die Welt vermuten und vermuten sollen. Hinter ihr verbirgt sich die Zentrale des GGGD, des ganz geheimen Geheimdienstes. Kommen Sie, Jonas, nach Ihnen. Was es nicht alles gab in unserer großen Stadt Babylon. Unten drunter, besser gesagt. Ein weiter Saal, weiß gekachelt, klinisch sauber, desinfiziert. Rechts und links Schreibtische, darauf Konsolen, davor fleißige Amtsschimmel. Mitten im Saal stand ein Kasten aus glänzendem Chrom. 2 Meter gefiert. Knöpfe, Skalen, Hebel. Ein Kabel lief zu einem summenden Aggregat an der hinteren Wand. Obendrauf ein Fußball ohne Luft. Kahl, schrumpelig. Brillengläser aus Panzerglas. Ein Hörrohr. Und ein horizontaler Schlitz, der sich bewegte. Der Schrumpfkopf konnte sprechen. Näher. Noch näher. Damit ich sie besser sehen kann. Damit ich sie besser hören kann. Damit er mich besser fressen kann. Unser Chef. O. Nur O. Wie O.W.? Sehr witzig. Der Kasten, in dem er steckt, ist das eine Herz-Lungen-Maschine? Ein totaler Körperfunktionsautomat. Er hält mich am Leben. Er ist mein Leben. Ich pflege zu sagen, die Kabelschnur ist meine Nabelschnur. Ich muss am Leben bleiben. Nicht meinetwegen. Für den Dienst, den GGGD. Für Babylon, Chef. Für Europa. Für die Welt. So ist es. Ich bin der Einzige, der die Welt retten kann. Die beiden anderen sogenannten Dienste der GD, der GGD, sind auch durch und durch verseucht. Unterwühlt, untergraben, unterwandert. Aha. Lassen Sie mich raten. Von der Drittwelt, vom CIA. Keinesfalls. Wer so etwas behauptet, ist schwachsinnig. Oder böswillig. Es gibt nur einen Feind. Die Verkörperung allen Übels, die Ausgeburt Satans. Und wie heißt er, Ihr böser Feind? Können Sie fragen. Es ist der Rote. Wer sonst? Der Russe, der Iwan, der Bolschewik. Ach was. Ich dachte, der Kalte Krieg ist vorbei. Seit fast einem Vierteljahrhundert. Das will man uns einreden. Aber es ist nicht wahr. Das sogenannte Ende des sogenannten Ostblocks ist ein gigantisches Täuschungsmanöver. Ein hinterhältiger Trick, um uns in Sicherheit zu wiegen. Sie sind zu allem fähig, diese Teufel. Hinter den Selbstmorden stecken Sie ja auch den sogenannten Selbstmorden. Selbstverständlich, Chef. Verzeihen Sie. So was habe ich mir gedacht. Da wäre ja wohl alles geklärt. Bis auf eines. Wer sind Sie? Ich? Jonas. Nur Jonas. Privatdetektiv. Der Letzte. Ja, Ihre Legende interessiert mich nicht. Wer sind Sie wirklich? Und wenn ich Ihnen sage, dass ich wirklich Jonas bin, nur Jonas. Zwecklos. Absolut zwecklos. So dumm sind wir nicht, was, Chef? Dann muss ich Ihnen wohl reinen Wein einschenken. Jawohl, ich bin Russe. Jonas Jonasowitsch Jonasenko, Oberst im KGB. Ein ganz dicker Fisch. Ich bin aber noch mehr. Ein Wechselbalg, gezeugt von Gorbatschow mit einer Baba Yaga, ein schwarzer Magier, im Dienst der Roten Revolution. Ja, weiter. Es lebe die Diktatur des Proletariats, es lebe der erste Parteitag der KPDSU, Bolschewiki, es lebe der zweite Parteitag, es lebe der dritte, der vierte, es lebe mein Taschenmesser. Ihr Taschenmesser? Das habe ich an Ihrer Kabelnabelschnur. Ein kurzer Schnitt. Nein, nein, bitte nicht. Ich tue alles, was Sie wollen. Das hörte Jonas gern. Als erstes wollte er einen Laserstrahler. Dann wollte er raus. Das war schwierig. Vorne ging's nicht. Auf der Straße lauerten die Leichenbitter vom GGD. Preisfrage, Herr Kandidat. Was tut Meister Lampe, wenn Meister Reinecke vor seinem Bau umherstreicht? Weiß nicht, Sammy. Klapphornblasen? Er geht hinten raus, du Kanickel. Verschwiegene Etablissements pflegen geheime Ausgänge aufzuweisen. Gute Idee, Sam. Wo ist hier die Hintertür? Na, nicht schneiden. Bitte nicht. In der Rückwand, neben dem Aggregat. Ich sehe nichts. Das kennen Sie auch nicht. Wir haben den Ausgang mit einer Holoprojektion der Wand zugedeckt. Abschalten. Wird's bald. Schalten Sie das Holo ab, Agent O7. Schnell. Aber ruhig. Rechts vom Aggregat verschwand ein Stück Kachelwand. Dafür erschien eine kleine Tür. Agent O7 alias Ende der Welt schloss sie auf. Jonas ging rückwärts. Laserstrahler in der rechten Hand, die linke am Kabel. Ein kurzer Blick durch die Tür. Ein paar Stufen. Unten ein breiter Abwasserkanal. Der dritte Mann ließ grüßen. Vor der untersten Stufe lag ein Schnellboot. Das Boot ist aufgeladen und startbereit, falls die Russen uns überrollen. Seit Jahren haben die nichts anderes im Sinn. Die Schlüssel. Geben Sie ihm die Bootsschlüssel, O7. Danke. Den Schlüssel zur Hintertür auch. So. Und jetzt bleiben alle ganz brav da, wo sie sind. Keiner rührt sich. Sonst stehen morgen in Holotext zwei interessante Anzeigen. Durch Laserstrahl beschädigter Funktionsautomat billig abzugeben. Wegen Todesfall. Und? Beim ganz geheimen Geheimdienst ist die Stelle des Chefs neu zu besetzen. Paranoia Bedingung. Senilität angenehm. Ins Schnellboot und weg. Mit aufgeblendetem Scheinwerfer und schäumender Bugwelle durch die zähe, dunkle Brühe. Sam war Navigator. Sam kannte sich aus in der Unterwelt von Babylon. Sam kennt sich überall aus. Kein Wunder, wenn man sich in praktisch jedes System einklinken kann. Wir fuhren ab vom Hauptkanal, durch ein Labyrinth kleiner Seitenkanäle. Einer davon weitete sich aus, zu einem Teich. Da machten wir Halt. Zeit für A, Bestandsaufnahme. B, Zukunftsplanung. Ein idyllisches Fleckchen, Herr Oberförster. Für einen Koprophilen-Kongress. Ha, guck mal, der kann Fremdwörter, der Kakophile. Nur kein Neid, Sammy. Du denkst nur, du bist der Einzige, der große Töne spucken darf. Ruhe im Saal, bitte Ruhe. Die Sitzung ist eröffnet. Thema, wie so oft, was nun? Punkt 1 der Tagesordnung, wohin? Oder präziser, welcher Aufenthaltsort verspricht Zuflucht und Sicherheit? Wenn ich das wüsste, Sammy. Siehste? Drei Geheimdienste sind hinter Jonas her. Der GGGD hält mich für einen russischen Spion. Der GGD denkt, ich bin von CIA und der GD... Ist erledigt, Fini, Strich drunter, Streusand drauf. Glaub ich nicht, Sammy. Na sicher, Oberst Frank ist tot. Und desgleichen Rosenkranz und Güldenstern. Na und? Im GD gibt's noch viel mehr Leute. Die haben Jonas auf der Abschussliste. Als Drittweltagent. Kurz und knapp, bis auf Weiteres können Exzellenz sich in Bab Y nicht sehen lassen. Büro ist out, Casablanca ist out. Straßenhäuser, alles out, mega out, outer geht's nicht. Und hier unten können wir auch nicht ewig bleiben. Warum denn nicht, mein Subterraner Robinson? Ist doch ganz gemütlich. Ja, und der Gestank. Oh, stört Sammy überhaupt nicht. Weil du keine Nase hast. Aber vom Duft mal ganz abgesehen. Hier unten fehlt einfach alles, was der Mensch so braucht. Kein Sauerstoff. Noch gibt's oben auch nicht. Nichts zu essen. Kein Whisky. Keine Geheimdienste mit Verfolgungswahn. Die werden noch früh genug kommen. Apropos, die Typen vom GD, GGD, GGGD sind wirklich paranoid. Ja, GGD, GGD, GGD, ja, total beknackt, absolut bescheuert, echt bekloppt. Die glauben, was sie sagen. Mit Vernunft und gutem Zureden ist da nichts zu machen. Andererseits, werter Kollege und Vorredner, erscheint es als ebenso unmöglich, sich den Verfolgern auf Dauer durch die Flucht zu entziehen. Jonas will auch nicht mehr weglaufen. Jonas hat die Nase voll. Gut, Debatte beendet, wir schreiten zur Beschlussfassung. Wir drehen den Spieß um, Sammy. Wir kämpfen. Wir greifen an. Attacke, jawohl, einstimmig angenommen. Es tönt das Klapphorn laut und froh. Klapphorn, Klappe zu, Sam. Fang nicht wieder damit an. Und wie ist es mit Talali, Horridogen? Alle wollen Jonas in die Pfanne hauen, also... Also hauen wir sie in die Pfanne, alle, ne? Und ich weiß auch schon, wie wir das hinkriegen, Sammy. Du wirst mächtig ackern müssen. Ja, von der Stirne heiß rinnen muss der Schweiß. Was wünschen, guter Massa? Was sollen tun, Onkel Tom? Sam erschuf einen Jonas. Einen Pseudo-Jonas. Ein Phantom, das überall präsent war. In Infobänken, Listen, Dateien. In allen relevanten elektronischen Systemen. Nur nicht in der Realität. Dieser falsche Jonas entstieg der Kanalisation, brach auf der Straße zusammen, wurde mit akuter Cholera ins Zentralkrankenhaus eingeliefert. In die Isolierstation. Da kam keiner an ihn ran. Und er kam nicht raus. Damit waren die Verfolger vorläufig abgelenkt. Auf die falsche Spur gesetzt. Ruhig gestellt. Soweit Punkt 1. Dann ließ ich Sammy die Zentralen der drei Geheimdienste kontakten. Bestattungsinstitut Moroni. Bedürfnisanstalt in der 71. Straße. Und der GD... Steht im Phonbuch, du Tütensuppe. Dann mal los, Sammy. Du kennst deinen Text. Mich kennen, Massa. Piep! Hallo? Geheimdienst Europa? Gut, du zuhören, Kollege. Ich dir sage ein großes Geheimnis. Heute zu Mittag, wenn Uhr sein 12, dann sich treffen alle geheime Agenten Dritte Welt in Babylon. Alle Terroristen, Befreiungsfront Kusbekistan. Wo treffen? No, in Dreck, Kollege, in Mill. In Deponie, was heißt Sanssouci? Du verstanden, Kollege? Gut so, Sammy. Jetzt der GGD. Okay, Boss. Hi, folks, listen. If you want a vision of all the top agents from the CIA in Europe, the MULs, double agents, triple agents and so on, you must come in today, you know what I mean, how do you call it, huh? Sanssouci, the gross rubbish dump, big meeting, mitten on the mall, top secret high noon, 12 Uhr mittags, you know, so long folks, good hunting. Sehr schön, Sammy, absolut echt. Und nun noch der GGGD. Da, товарищ. Hallo? Kommen mit Mann und Maus heute Mittag 12 Uhr Deponie Sanssouci. Mitten in Mill große geheime Versammlung. KGB, Smersch, revolutionäre Zellen. Neue Anweisungen aus Moskwa, Kreml. Хорошо, до свидания. Werden Sie uns den Quatsch wirklich glauben, du hinterfotziges Fliegenmaus? Sie werden es, Sammy. Verlass dich drauf. Das passt genau in Ihr Weltbild. Wie spät? Piep. 5:39 Uhr in der Früh. Morgenstund. Ist ungesund. Na ja. 12 Uhr mittags geht sie los, die große Show, die wir nicht verpassen dürfen. Wann müssen wir los? Per Müllförderband nach Sanssouci, euer Gemächlichkeit? Ja, sagen wir um 10. Pause, Sammy. Jonas schläft ein paar Stunden. Ist gut. Von liebenden Lüften lau umlabert. Schlaf, mein Prinzchen, schlaf. Kein kurzer Weg, aber auch kein schwieriger, unter Sams Leitung vom Abwassersystem zur zentralen Müllerfabrik. Automatisch natürlich. Und von der Müllerfassung läuft ein unterirdisches Förderband nach Sanssouci. Mit allem nicht verwertbaren Müll der großen Stadt Babylon. Jonas fuhr mit. Als blinder Passagier. Oder als Abfall ehrenhalber. Eine ereignislose Reise. Gleichmäßiges Rattern. Dunkelheit. Gestank. Und ein leicht flaues Gefühl im Magen. Nicht wegen Gestank und Müll. Wegen der Dinge, die da kommen sollten. Nach einer guten Stunde stoppte das Band. Weiter ging's vertikal. Im Müllpaternoster. Viele, viele Meter in die Höhe. Zwei Knaben stiegen auf den Turm. Das passt, Sammy. Der eine hat nen Bandelwurm. Wie die Faust aufs Auge. Ja, und der andere frisch und munter ließ sich dran herunter. Da oben wird's hell. Achtung, fertig machen zum Absprung. Ansonsten würde jemand in die Verteilerdüse eingespeist werden. Wie all dieser Müll, der uns Gesellschaft leistet. Und dann wird er über die Deponie verstreut, der jemand. In handlichen, formschönen Teilchen. Muss nicht sein, Sammy. Countdown läuft. 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bei Null sprang Jonas ab. Ein paar Schritte und ich stand auf der Plattform. An der Spitze des Verteilerturms. Mitten in der Deponie Sanssouci. Und ganz hoch drüber. Die Aussicht war einmalig. Ein bisschen monoton vielleicht. Im Osten Müll, im Westen Müll, im Norden Müll und im Süden. Sie haben es erraten, Müll. Müll, soweit das Auge reichte. Und im Müll krabbelte es wie in einem Ameisenhaufen. Sie hörten das Wort des Herrn und sie folgeten ihm nach. Sie sind da, Sammy, sie sind alle da. GGD, GGD, GGD und der Kasten da drüben, das ist O. O vom GGD. Seine Leute haben ihn auf Rollen gesetzt und ziehen ihn hinter sich her, mitsamt Aggregat. Ach, hätten wir doch nur ein Bömpchen, Herr Luftmarschall. Oder einen Kessel voll des heißen Öles. Nicht nötig, Sammy. Das erledigen die da unten selber. Mit ihren Laserstrahlern, Sturmgewehren, Neurofreezern, mit ihren Flammenwerfern und Super-MGs. Was sagt die Uhr, Sammy? Fünf Minuten vor 12, wo es gericht. Dies ire, dies illa, solvet seclum, cum favilla. Oder so ähnlich. Vielleicht eine Nummer zu groß, das dies ire, aber irgendwie angemessen. Die versammelten Geheimdienstler jagten ihren jeweiligen Feindbildern nach. Und massakrierten sich gegenseitig. Armageddon, Herr Großinquisitor. Huhu und Bohu. Apokalypse, die Gräuel der Verwüstung. Das wird mir zu laut, Sammy. Phase 2. Zu Befehl, Phase 2. Zack, zack. Schalte ich ins System der Deponie ein. Auftrag ausgeführt. Zack, zack. Lass die Maschinen los. Müllmaschinen, Marsch. Konzentrischer Angriff. Zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack. Riesenbagger und Superschaufeln rückten vor. Unaufhaltsam, unwiderstehlich. Sie überrollten das Schlachtfeld, deckten ab, gruben um, planierten, schütteten das ganze Gewusel zu. Und falls sich doch einer rausarbeiten konnte, am Rand lauerten die Trolle mit Messer und Kochgeschirr. Nachmittag. Jonas kam zurück ins Büro und schmiss als erstes den Trauerfrack von sich. Den den Müll, hoher Herr? In den Müll, Sammy. So, und jetzt wollen wir uns mal ans Aufräumen machen. Nein, es ist niemand zu Hause. Na, geh ran, du Knallhorn. Warum sollte ich? Ach, weil es ein Kunde sein könnte, mit einem ganz normalen Auftrag. Glaubst du an den Weihnachtsmann, Sammy? Oder eine unverhoffte Erbschaft. Oder der Hauptgewinn in der babylonischen Klassenlotterie. Oder... Damit du endlich Ruhe gibst. Hallo. Guten Tag. Bin ich verbunden mit Herrn Jonas? Nur Jonas, seines Zeichens Privatdetektiv. Sie sind... Sehr gut. Gestatten Sie mir, Herr Jonas, Ihnen im Namen meiner Organisation Dank und Anerkennung auszusprechen. Sie, Herr Jonas, haben sich um Babylon, um Europa verdient gemacht. In einer brillanten Aktion haben Sie Gedi, GGD und GGGD eliminiert, gründlich und nachhaltig. Es war höchste Zeit, Herr Jonas, sonst hätten Sie die Erde unterworfen, Herr Jonas, besetzt, Herr Jonas, kolonisiert. Wer? Die Geheimdienste? Und Ihre geheimen Lenker und Leiter, die Drahtzieher im Dunkeln, Herr Jonas, die Marsmenschen mit ihren UFOs und ihren Todesstrahlen. Ach ja? Und wer sind Sie? Hier spricht der GGGGD, Herr Jonas, der ganz und gar geheime Geheimdienst. Leben Sie wohl, Herr Jonas. Paranoia, Sammy. Totale Paranoia. Zwei Knaben schlichen durch die Nacht. Der eine still, der andere sacht. Ja, und man konnte sie weder sehen noch hören, wenn sie es nun gar nicht gewesen wären. Freut euch des Lebens. Großmutter wird mit der Sense rasiert. Alles vergebens. Sie war nicht eingeschmiert. Sowieso denn nicht?